Derzeit ist es so, dass sehr emotionalisierende Inhalte, die Menschen dazu motivieren, schnell auf Like zu klicken, auf Teilen zu klicken, dass die eben leichter eine Reichweite erzielen als weniger emotionale Inhalte. Und gerade Falschmeldungen versuchen Menschen so hervorzulocken, dass sie ohne groß nachzudenken auf Gefällt mir oder auf Teilen klicken. Und da dieses System hat Facebook bisher noch nicht, zumindest nicht angekündigt, dass es das hinterfragen will. Wir bräuchten einen weniger boulevardesken Auswahlmechanismus auf Facebook. Das wäre die Lösung, die wir hier bräuchten. Warum tut sich Facebook so schwer, das überhaupt anzuerkennen? Mark Zuckerberg hat ja gesagt, ja, es sind ja höchstens 1% aller Inhalte Falschmeldungen. Zum gewissen Grad frage ich mich das auch, weil es ja so offensichtlich ist. Das Problem ist, wenn Facebook jetzt eine sehr ehrliche Debatte führt, dann ist, glaube ich, für Facebook schon die Gefahr, dass alle jetzt mitreden wollen, wie die Seite in Zukunft gestaltet werden soll. Und da verstehe ich jedes Unternehmen, dass man jetzt nicht will, dass jeder einem quasi hinein diktiert, wie die Seite aussehen soll. Nur ganz offensichtlich haben wir ein Problem. Und ich glaube, wenn Facebook so zurückhaltend reagiert und auch abweisend auf Argumente, dann tun sie sich selbst keinen Gefallen, weil damit lösen sie ja noch mehr Kritik aus. Ich glaube, ein Problem ist aber auch das Geschäftsmodell. Es ist nämlich so, dass Facebook auch deswegen Inhalte großteils anzeigt, die sehr emotionalisierend sind, weil Facebook ja will, dass wir Zeit auf der Seite verbringen. Je mehr Zeit wir auf der Seite verbringen, desto mehr Geld, desto mehr Werbeerlöse nimmt auch Facebook ein. Und eine sehr simple Methode, dass Menschen viel Zeit dort verbringen, ist eben eher emotionale Inhalte einzublenden. Das können Babyfotos sein, aber eben auch die furchtbar schreckliche Meldung, die man dringend gelesen haben muss. Ich glaube, dass die jetzt in einem internen Prozess sind, wo ich hoffe, dass da ein großer U-Turn stattfindet, eine große Wende. Weil man muss auch schon sagen, anscheinend ist es so, dass sogar einzelne Mitarbeiter Facebook sagen, wir finden unseren eigenen Umgang nicht gut. Unter den 100 größten Nachrichtenseiten, deutschen Nachrichtenseiten, gibt es 82, die mit Werbung für Fake News zum Beispiel arbeiten. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem von Facebook. Was könnte dann zum Beispiel der Gesetzgeber tun? Also muss dann nicht noch ein bisschen mehr passieren, als dass man auf die Selbstregulierungskräfte des Marktes setzt? Das stimmt. Ich glaube, dass bevor wir jetzt gleich nach strengen Gesetzen rufen, sollten wir vielleicht mal die Möglichkeiten ausschöpfen, die es jetzt schon gäbe. Was in meinen Augen ein riesiges Problem ist, ist, dass es zu wenig Aufklärung über Falschmeldungen gibt. Es gibt einzelne Seiten wie mimikama.at, die jeden Tag nachrecherchieren, was an falschen Meldungen geteilt wird. Und diese Seiten, die knabbern eigentlich am Hungertuch. Das heißt, da könnte ich mal schauen, dass ich das unterstütze. Und ich glaube schon, dass zum gewissen Grad so ein bisschen die selbstreinigenden Kräfte stärker werden könnten, auch gefördert stärker werden könnten. Im deutschsprachigen Raum haben wir bisher sehr wenig Aufklärungsmaßnahmen gesetzt, um zum Beispiel auch im Journalismus Journalisten stärker zu helfen, Falschmeldungen zu identifizieren. Ich glaube, es ist sehr schwierig, wenn man sagt, was kann der Gesetzgeber da tun, denn da bin ich dann sehr schnell in der Debatte drin, wo beginne ich zu sagen, was ein okayes Medium ist und was nicht. Ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Aber was ich schon vorschlagen würde, das ist eine andere gesetzliche Maßnahme, was Algorithmen betrifft und wie weit Algorithmen Falschmeldungen fördern, da könnte man schon Transparenzpflichten einführen. Ich gebe einen Vergleich. Wenn ich heute einen Cola trinke als Konsument, dann muss der Cola-Produzent draufschreiben, was in meinem Cola drin ist, welche Inhaltsstoffe. Ich würde mir wünschen, dass Webseiten, die Algorithmen verwenden, auch irgendwo aufführen müssen, was in ihren Algorithmen drin ist, welche Zutaten sozusagen, nach welchen Kriterien man in etwa vorgeht. Das ist noch kein Einblick in Firmengeheimnisse, in die geheime Rezeptur, aber es ist eine Hilfe für den Konsumenten zu sehen, wie eine Seite hier arbeitet. Das heißt, wenn wir Falschmeldungen beseitigen wollen und auch Algorithmen nicht haben wollen, die Falschmeldungen helfen, könnte man hier Transparenzpflichten einführen. Würden Sie denn sagen, Frau Brodnik, dass Facebook wirklich wahlentscheidend mit war? Oder versuchen wir dann nur einen Grund zu finden für ein Ergebnis, das wir vielleicht so nicht verstehen? Ich glaube, es ist zu einfach gedacht, dass Donald Trump Präsident wurde, weil es jetzt das Internet gibt. Da würde man, glaube ich, ausblenden, wie tief anscheinend die Wut bei einigen Amerikanern sitzt. Aber gleichzeitig denke ich schon, dass Facebook mit wahlentscheidend war. Zum Beispiel war es sehr relevant beim Mobilisieren von Trump-Wählern, deren Wut ja auch kanalisiert worden ist. Gerade Populisten haben es auf Facebook extrem leicht und sie kriegen sofort die Likes der Gleichdenkenden und auch den Widerspruch der Andersdenkenden. Dann schreiben zum Beispiel andere Menschen, ich finde es ganz furchtbar, dass Donald Trump eine Mauer zwischen den USA und Mexiko bauen wollen. Ich finde es furchtbar, dass wir so einen Kandidaten haben. Und selbst dieser Widerspruch führt dazu, dass das Trump-Posting noch mehr Menschen erreicht, denn der Algorithmus wertet selbst Widerspruch als Signal, dass es interessant ist. Das heißt, wer provoziert, kann eine höhere Reichweite erzielen. Und natürlich ist es für politische Kandidaten von Vorteil, wenn ihre Ideen dauernd herumschwirren, wenn alle immer über ihre Ideen reden. Und da hat Facebook gewiss auch einen Effekt gehabt. Und hinzu kommt auch noch, dass Donald Trump und sein Team die sozialen Medien auch genutzt haben, um andere zu verkraulen. Zum Beispiel haben sie gezielt Inserate auf Facebook für Afroamerikaner geschalten und haben denen negative Schlagzeilen über Hillary Clinton angezeigt, damit die einfach nicht wählen gehen wollen. Das sind traditionelle demokratische Wähler und denen wurde es madig gemacht, zur Wahl zu gehen. Und anscheinend ja mit einem gewissen Erfolg. Genau. Es ist schwer zu sagen, wie viel Prozentpunkte Seiten und Medien wie Facebook bewegen, aber wir leben in einer Zeit, in der Facebook, muss man sagen, wichtiger als jedes Medium geworden ist.